Aussprache. Übung 1a und b. Hallo, mein Schatz. Wie war dein Tag? Hallo. Ja, war ganz gut. Und bei euch? Du musst gleich noch mit unserem Vermieter sprechen. Was gibt es denn zu essen? Hörst du mir zu? Du musst mit ihm sprechen. Was ist denn los? Der benimmt sich unmöglich. Wie? Unmöglich. Der meckert nur rum. Ist ja gut. Es gibt jetzt richtig Ärger wegen unserer Grillparty. Aha. Ja, wegen der Party. Sprich mit ihm. Ja, gleich.